Fünftens. Das Prunkgrab an der Autobahnraststätte. Leubingen bei Erfurt. Verschwunden vor etwa 3500 Jahren. An einer Autobahnraststätte hält man an, weil Bedürfnisse befriedigt werden wollen. Die des Wagens nach Sprit, Öl oder AdBlue. Die eigenen nach Nahrung, Toilette oder Ruhe. Die der Kinder oder Tiere nach Auslauf und dem Ende der Langeweile. Raststätten sind deshalb oft traurig-pragmatische Gebilde, funktional gebaut, um schnell wieder verlassen zu werden. Ganz anders die Raststätte an der Autobahn A71, rund 30 Kilometer nördlich von Erfurt. Sie ist ein graziler Bau, ein Hauch von einem Gebäude, groß und luftig, aus hellem Holz errichtet. Sie hat in ihrer weichen Monumentalität etwas von einem modernen Museum. Und im Grunde ist sie das auch. Ein archäologisches Museum. Während des Baus der Autobahn hat man auf dem 38 Hektar großen Areal 12.000 archäologische Funde aus vielen verschiedenen Epochen gehoben. Unter anderem Halsringe aus der späten Bronzezeit, Urnen aus der vorrömischen Eisenzeit und einen Kamm aus Knochen aus einer germanischen Siedlung, die hier am Rande des Römischen Reichs gelegen hat. Die größte archäologische Struktur aber liegt vor der Tür. Ein 500 Meter langer Weg führt dahin. Ein Grabhügel, der um 3950 vor heute aufgeschüttet worden ist. Deshalb trägt der Rasthof auch den Namen Leubinger Fürstenhügel. Leubingen ist der nächste Ort und man nimmt an, dass in dem Grab eine ranghohe Persönlichkeit begraben lag. Eine neutrale Bezeichnung wäre Prunkgrab. Solche imposanten Gräber der frühen Bronzezeit gibt es in Deutschland nur hier im Thüringer Becken und im südlichen Harzvorland. Einige wenige liegen im polnischen Lenkimale, aber sie sind weniger vermögend ausgestattet. Aus der Bretagne kennt man reich bestückte Gräber mit Waffen aus Edelmetall und im englischen Wessex lebten zu jener Zeit die Menschen, die Stonehenge bauten. Auch sie gaben ihren Toten wertvolle Beigaben mit ins Grab. Den Hügel, den man heute am Rande der Autobahnraststätte hinaufsteigen kann, ist auf die ursprüngliche Höhe von etwa 10 Metern wieder aufgeschüttet worden und misst 50 Meter im Durchmesser. Er war einer der größten Grabhügel der damaligen Zeit. Im Inneren befand sich eine zeltförmige Grabkammer, knapp 4 Meter lang und 2 Meter breit, errichtet aus massivem Eichenholz. Darin lag eine männliche Person, um die 50 Jahre alt. Ihm wurden ein Armreif, zwei Gewandnadeln, zwei kleine Ringe und eine Spirale, die um Haarsträhnen gewickelt wurde, alles aus Gold, in die Kammer gelegt. Dazu zwei Beile, drei Dolche und ein Stabdolch aus Kupfer, sowie ein großes Gefäß aus Keramik. Das Holz der Grabkammer ließ sich datieren. Es wurde um 3950 vor heute geschlagen, vielleicht auch 10 Jahre früher oder später. Die Grabkammer war mit Mörtel abgedichtet und mit Schilf bedeckt, bevor man Steine auf sie gestapelt hat. Auf die Steine hat man Erde geschaufelt, aus der man den Hügel geformt hat. In jener Zeit lebten in der Gegend Menschen, die zur Aunjetitzer Kultur gehörten. Der Name leitet sich von einem Fundort in Böhmen ab, nördlich von Prag, aber es bedeutet nicht, dass die Kultur dort entstanden ist. Die Menschen lebten in Gehöften und Weilern, die über die Landschaft verstreut lagen. Immer in der Nähe von Bächen oder Flüssen, oft in Nähe zueinander. Dörfer, wie wir sie heute kennen, gab es selten. Für damalige Verhältnisse war das Gebiet trotzdem dicht besiedelt. Aber eher auf eine Art, wie man es heute vielleicht in Gebirgsregionen kennt, wo Alm an Alm grenzt, man die Nachbarn aber nicht sieht, dafür ihre Tiere. Die Menschen der Aunjetitzer Kultur lebten in großen, langgestreckten Häusern. Errichtet aus Pfosten, zwischen denen geflochtene Wände angebracht waren, die mit Lehm verputzt wurden. Ihre materiellen Hinterlassenschaften, ihre Gefäße, Becher und Töpfe und auch die Art und Weise, wie sie ihre mächtigen Toten bestatteten, lassen darauf schließen, dass ihre Vorfahren aus zwei unterschiedlichen Kulturen stammten: der Schnurkeramik und der Glockenbecherkultur. Rund 300 Jahre lebten die beiden Kulturen nebeneinander. Vermutlich haben sich Tradition und Gebräuche zunehmend vermischt. Gelegentlich findet man auf einem Gräberfeld der einen Kultur ein Grab der anderen. Dann, um 4300 vor heute, zeigt sich auch an den Gräbern, dass die beiden Kulturen zu einer verschmolzen waren, mit ganz eigenen Ausdrucksformen. Der Onjetitzer Kultur. Ihre ersten Gefäße hatten eine glockenartige Form, aber waren ohne Verzierungen. Forschende haben die These aufgestellt, dass die Verzierungen auf der Keramik eine Art Zugehörigkeit ausdrückten, so wie die Muster eines Schottenrocks oder die Formen der Tattoos bei den Maiori. Fällt das Muster weg, bedeutet es, dass das Stück Identität, das es symbolisiert hat, weniger wichtig geworden war. Es klingt plausibel, aber belegen lässt sich die These nicht. Man fragt sich auch, wenn die kulturelle Identität unwichtig wurde, gibt es etwas, das sie ersetzt hat? Eine Antwort darauf, die soziale Klasse. Denn an den Onjetitzer Gräbern lässt sich die hierarchische Ordnung der Gesellschaft erkennen. Ganz wenige sind dabei so reich ausgestattet wie jenes in Leubingen. Eine ähnliche Überausstattung kennt man nur noch aus zwei weiteren Gräbern in Mitteldeutschland, in Helmsdorf und Dieskau. In der Regel hatten die Toten keine Grabbeigaben oder nur Gefäße aus Keramik. Bei einigen fand man eine Waffe, manchmal zusammen mit Nadeln, die an der Kleidung getragen wurden. In wenigen Gräbern lag neben den Waffen auch ein goldenes Schmuckstück. Steht man nun auf dem Grabhügel von Leubingen, blickt man über die weite, flache Landschaft des Thüringer Beckens. Am Horizont ziehen sich Hügel entlang. Auf der Autobahn rauschen die Wagen vorbei. Im Sommer zirpen die Grillen zu den eigenen Füßen. Unter ihnen, in diesem gewaltigen Grab, muss eine mächtige Person gelegen haben. Die gesamte Inszenierung der Bestattung ist monumental. Der Grabhügel selbst und die Arbeit, die in ihm steckt, die vielen Menschen, die dafür mobilisiert werden mussten, die ihre Äcker und ihr Vieh über eine lange Zeit vernachlässigten, und auch die Menge an Waffen, die der Tote im Grab hatte, viel mehr, als er hätte tragen können. Manche vermuten, dass er in der Gemeinschaft die Gewalt über Waffen hatte, die man durch die Überausstattung symbolisch darzustellen versuchte. Am Grab lässt sich auch sehr gut ablesen, wie sich die Elemente von Schnurkeramik und Glockenbecherkultur vermischt haben. Die Menschen der schnurkeramischen Kultur haben ihre Toten in einer Holzkammer in einem mittelgroßen Grabhügel begraben und ihnen Tongefäße und Unmengen an Gegenständen mitgegeben. Die Menschen der Glockenbecherkultur hatten eher Grabhügelchen für ihre Verstorbenen, denen sie Schmuck, Werkzeug und Waffen ins Grab legten. Bei der Onjetitzer Kultur kommt beides zusammen. Eine Holzkammer, mächtige Grabhügel, Waffen, Schmuck, Werkzeug und von allem bitte viel. Woher stammte der Reichtum? Dazu muss man etwas ausholen. Die Region um Leubingen war schon vor der Bronzezeit dicht besiedelt. Das Thüringer Becken war gesegnet mit sehr fruchtbaren Böden, dazu abgeschirmt durch den Harz im Norden, den Thüringer Wald im Süden und das hessische Bergland im Westen. Es herrschte in der Stein- und Bronzezeit ein sonniges, mildes Klima mit ausreichend Niederschlag für Landwirtschaft. Deshalb kamen die Schnurkeramik und die Glockenbecherleute, um zu bleiben. Dazu wurde in der Bronzezeit die verkehrsgünstige Lage mitten in Europa wichtig. Es war die erste globalisierte Epoche, denn um Bronze herzustellen, benötigte man Kupfer und Zinn. Anders als Kupfer war Zinn rar in Mitteleuropa. Es musste aus Cornwall in England oder aus Zypern beschafft werden. Handelswege etablierten sich und viele liefen durch Mitteldeutschland. Noch heute folgt die A71, ebenso wie die A4 und die A38, diesen alten Pfaden. Auf diesen Wegen handelten die Onjetitzer Salz, das weiße Gold, eine ihrer Reichtumsquellen. Wie weit die Handelswege reichten, zeigt ein weiterer Fund, der in der Autobahnraststätte Leubingen ausgestellt ist. Dort liegen in Vitrinen Beile in unterschiedlichsten Formen. Sie wurden 2,5 Kilometer entfernt in Dermsdorf gefunden. Auf einer kleinen Anhöhe gibt es die Spuren eines großen Hauses, 10,5 Meter breit und 44 Meter lang. An dessen Stirnseite wurde ein Tongefäß gefunden, in dem 98 Beile und 2 Rohlinge für Dolche verstaut waren. Die Beile waren zum Teil benutzt, zum Teil unbenutzt, zum Teil sogar ganz unbrauchbar. Neben solchen, die die typische regionale Form hatten, gab es auch solche, wie man sie damals 600 Kilometer entfernt in der Nähe des Genfer Sees benutzte. Die Onjetitzer wurden auch damit reich, dass sie die Handelswege kontrollierten, indem sie Schutzgeld erpressten oder Zölle einforderten, jene überfielen, die nicht zahlen wollten oder Waren eben nicht passieren ließen. Während der Dominanz der Ornette zur Kultur gelangte zum Beispiel kaum Bernstein nach Kreta. Sie blockierte quasi diese Route. Gleich nach ihrer Epoche um 4300 vor heute fand man Bernstein auf der griechischen Insel. Mächtige Menschen kontrollierten in dieser Kultur also Ressourcen. Einige direkt, weil sie mit ihnen handelten, andere indirekt, weil sie über Handelswege herrschten. Der Tote unter dem Leubinger Grabhügel war vermutlich einer von ihnen.